Fritz Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Jo, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Zunächst sind wir hier im Radio alleine, 10 Minuten ungefähr, und dann kommt das Fernsehen dazu. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Mein größter Wunsch. Ich möchte gerne mit euch über eure größten Wünsche überhaupt sprechen. Was wünscht ihr euch am allermeisten auf der Welt? Vielleicht aus den Schulden herauszukommen oder gesund zu werden oder eine verlorene Liebe wieder zu finden oder vielleicht eine ganz große Karriere zu machen, was auch immer. Ich möchte gerne mit euch über euren größten Wunsch sprechen. 0800 220 50 50, die Telefonnummer für euch, kostenfrei wie immer. Oder mailt uns domian@wdr.de. Und schon ist meine erste Anruferin hier und die heißt Käthe und die ist 70. Guten Morgen, Käthe. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Was ist dein größter Wunsch? Mit dir, ja. Also, mein größter Wunsch ist, ich tanze leidenschaftlich gern. Du tanzt? Ich wünsche mir seit sicher 30 Jahren, einmal mit einem Weltmeister tanzen zu dürfen, und zwar im Wiener Walzer. Oh, das ist aber ein ganz großer Wunsch. Mit einem Weltmeister. Das ist ein Riesenwunsch, aber ich kann ja träumen. Womöglich noch auf dem Wiener Opernball. Ja, also so weit habe ich mich nicht, habe ich so weit geht's aber nicht. Aber auf einer großen Bühne einmal ganz allein. Mit einem Weltmeister. Es wäre traumhaft. Das wäre ein Mann, der kann führen, und also ich wäre entzückt und sehr, sehr glücklich. Ich gehe davon aus, dass du eine perfekte Walzertänzerin bist. Domian, gegen einen Weltmeister bin ich ein Mehlsack. Okay, aber... Aber ich tanze gern und ich würde mir große Mühe geben, aber dieser Mann wäre vielleicht imstande, mich mit meinen 75 Kilo in einem Wiener Walzer zu schwenken, denn ich bin sehr beweglich und tanze eben, wie gesagt, leidenschaftlich. Und dich völlig zu verzaubern. Ja, und ich kenne auch einen Weltmeister. Ja, das wollte Michael ich gerade fragen. Hall, und den kennst du sicher auch, der war schon Weltmeister über 10 Tänze, 87, 89, 90 und 98. Der war doch bei Let's Dance dabei. Der war richtig. Ja, der war in der Jury. Ja, und er war der schärfste Kritiker. Der ältere, sehr magere, markante... ich glaube, der saß ganz links, ne? Richtig. Ja, genau. Hatte eine etwas große Nase, ist ein zauberhafter Mann. Ich habe ihn privat kennengelernt auf einer Veranstaltung in unserem Umkreis. Und, Käthe, aber da hättest du den Wunsch äußern können. Da habe ich im ersten Mal, ich bin etwas, schüchtern kann man nicht sagen. Nein, kann man nicht sagen. Er ist eben ein großer Mann und ich habe um ein Autogramm gebeten. Und er war sehr charmant und hat mir auch ein Autogramm gegeben. Mint. Ich habe mit ihm und mir zusammen ein Foto machen dürfen und darüber bin ich ganz glücklich. Bei der Gelegenheit hättest du es ja sagen können. Mann, aber da hat mir das letzte bisschen Mut gefehlt. Wo wohnt denn der Michael? Er wohnt gar nicht weit von uns in Lübbecke bei Minden. So. Da habe ich gehört. Dann könntest du doch vielleicht mal versuchen, irgendwie eine Anschrift rauszukriegen. Ja. Der hat eine Agentur, hat er sicherlich. Und dass du ihm erschreibst. Ja. Vielleicht würde er das ja mal machen. Ja. Du glaubst nicht, wie oft ich den Anlauf schon gemacht habe. In meinem Innern. Vielleicht ist jetzt unser Gespräch so der Auslöser, dass du es jetzt auch wirklich mal angehst. Ich meine, ist doch nicht schlimm, schreibst ihm mal einen netten Brief und wer weiß, vielleicht ergibt sich das zufällig mal, dass er in der Gegend ist oder er lädt dich irgendwo hin ein. Ja, und wenn ich würde auch sogar bei ihm eine Privattanzstunde nehmen, damit er sich nicht so sehr blamiert und ich so das Allernötigste weiß, wie man sich überhaupt hinstellen muss, dass man da nicht hängt wie ein Mehlsack. Aber du bist ja eine Generation, wo man auch ordentlich tanzen gelernt hat. Ja, ich habe zwei Tanzstunden mitgemacht in meiner Jugend und habe die mit Begeisterung hinter mich gebracht. Also es war schon traumhaft. Aber eben dann ist es verblieben. Man hat Pflichten und Arbeit und keine Gelegenheit. Und dann verbleibt es. Aber der Traum ist geblieben und der Wunsch danach immer. Also, Ich würde dich gerne ermutigen, ihm zu schreiben. Ja. Vielleicht hat die ein oder andere, ja, vielleicht hat irgendjemand von seiner Agentur uns sogar zugehört und hat helle Ohren bekommen, man weiß es ja nicht. Ja, das ist ja ein Wunsch, der ist ja noch im Bereich des Realisierbaren. Ja. Ich würde es dir von Herzen wünschen, liebe Käthe, dass das funktioniert. Und ja, wenn das funktioniert hat, dann rufst du uns aber bitte an. Darauf kannst du da nicht. Bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, es ist ein irrer Wunsch. Ich wünsche dir, dass das in Erfüllung geht. Ja, ja. Liebe Käthe, auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, mein größter Wunsch, unser Thema. Und es geht weiter mit Lukas. Und Lukas ist 20. Hallo, Lukas. Hallo, Domian. Hi. Was ist dein größter Wunsch? Auch Walzer tanzen? Nee, ich glaube, das wäre nichts für mich. Kannst du überhaupt Walzer tanzen? Ich habe das mal gelernt. Echt? Hast du gelernt? Standard-Tanzkurs. Hey, ja. Hey. Aber so gut wie der Weltmeister oder wie sonst irgendwer kann ich das wahrscheinlich nicht. Ich habe das schon ewig nicht mehr getanzt. Ich glaube, ich könnte es nur so intuitiv. Aber die anderen Sachen habe ich vergessen. Ich fand übrigens auch ganz toll damals, ich weiß nicht, ob du es auch gelernt hast, Tango zu tanzen. Ja, aber nur den Grundschritt. Sehr schwierig. Also mehr toller kann ich Tanz. Nicht. Lukas, aber zu dir, zu deinem größten Wunsch. Genau. Ich würde gern nach Kanada gehen. Wie? Auswandern? Eventuell. Ah. Also erstmal, also ich war noch nie in Kanada. Ja, aber warum willst du denn? Ich hätte Lust unbedingt mal hinzufahren. Also ich habe vor letztes Jahr ein Mädchen kennengelernt in Rom. Mhm. Mit der war ich zusammen zwischenzeitlich. Die war Kanadierin. Ach so, wie praktisch. Mit der bin ich jetzt aber nicht mehr zusammen. Aber die hat halt furchtbar viel erzählt und ich habe jetzt nach der Schule den Plan gehabt, meinen Zivildienst sozusagen in Kanada zu machen. Super Idee. Und hatte die Stelle schon, hatte die Flugtickets schon und habe dann nach dem Abi, um die Zeit zu überbrücken, in Österreich Urlaub gemacht bei einem Bekannten auf dem Bauernhof und habe da beim Heuernten geholfen. Ja. Und bin dann abends, weil meine Freunde aus dem Skiurlaub, die ich da in den Alpen kenne, alle im Dorf weiter wohnen, mit dem Skateboard in das Dorf fahren wollen, habe da aber einen Unfall gehabt. Ach so. Und habe mir das Bein gebrochen. Ach. Darum geht das mit dem Walzer wahrscheinlich auch nicht so gut im Moment. Wie, und deshalb geht es jetzt auch nicht nach Kanada? Konnte deshalb nicht nach Kanada. Ah, das war aber ärgerlich. Ja, genau. Aber ich meine, da hast du einen Anlauf schon mal gemacht, der ist jetzt schiefgegangen, da musst du nochmal einen neuen machen. Wenn du den Traum hast, Kanada, musst du den auch versuchen zu verwirklichen. Ja, werde ich auf jeden Fall. Wo möchtest du denn gerne hingehen? In welche Gegend in Kanada? Am liebsten mit British Columbia anfangen. Ja. Also Vancouver. Ja. Und Vancouver Island. Interessieren dich mehr so die Städte oder eben auch diese wahnsinnigen Naturlandschaften da? Vor allem die Naturlandschaften. Ja. Und die Leute. Also was mich unglaublich fasziniert, ist einfach dieses riesige Land, in dem einfach mal meilenweit nichts ist und ja, was man da alles erleben kann und wie anders das ist. Ja. Da wäre ich echt gespannt, das einfach mal kennenzulernen. Ich bin ja ein großer Freund Skandinaviens, bin sehr oft in Skandinavien, Norwegen, Schweden, Finnland. Das habe ich auch noch nie hingeschaut. Ja, das ähnelt dem Kanadischen schon sehr. Auch teilweise Alaska ähnelt das. Vielleicht wäre das mal zum Anschnuppern für dich ganz gut, mal da eine kleine Reise hinzumachen. Aber ja, nee, wenn du auf Kanada stehst, dann fahr gleich nach Kanada und dann ist das dein Ding. Ja, wie geht denn das? Jetzt machst du deinen Zivildienst? Im Moment nicht. Also ich habe mich dann, also das Ganze war ein anderer Dienst im Ausland, so nennt sich das, ja, ADIA. Ja. Und der ersetzt den Zivildienst sozusagen. Ja. Und den konnte ich jetzt halt nicht antreten und da musste ich mich direkt melden beim Zivildienstamt und habe das auch getan. Ja. Und die haben sich aber noch nicht wieder gemeldet. Achso, das heißt, das wird darauf hinauf. Und weil ich aber jetzt nicht wusste, was ich machen will und nichts tun wollte, habe ich mich jetzt zum Studium beworben. Mhm. Das ist sozusagen ein anderer großer Traum oder Wunsch, Design zu studieren. Ja. Und das hat auch geklappt. Ja. Also in der Stadt, wo ich bin, muss man an den meisten Fachhochschulen und Unis dann so eine Eignungsprüfung machen. Aber es kann sein, dass der Zivildienst dich jetzt dann noch rausholt wieder, ne? Oder nicht? Da habe ich ein bisschen Angst vor, ja. Ja, naja, gute Masse. Ja, dann machst du das halt erst. Das ist ja auch eine gute Erfahrung. Das stimmt. Aber schieb diesen Traum nicht zu weit vor dich hin mit Kanada. Wenn du erstmal voll im Studium bist, ist das alles komplizierter. Jetzt ist eigentlich eine gute Zeit, sowas zu machen. Was ich halt überlegt hatte, war sozusagen dann jetzt zuzusehen, dass ich das Studium erst machen kann. Ja. Und eventuell, falls sich das Zivildienstamt dann meldet oder so, mit denen zu reden oder so, ob das nicht möglich ist, dass ich sozusagen das Studium erst beenden darf. Ja, genau. Und das dann, weil ich bin ja erst 20 und ja. man kann das ja, glaube ich, bis 27 machen, ja. den Zivildienst. Ja. Ob also. Das sozusagen möglich wäre, dass ich die 3 Jahre oder 4 Jahre eben erst studiere. Okay, also wie auch immer. Genau. Kanada ist das Ziel. Ja. Und das musst du auch machen und ich wünsche dir viel Glück, dass du es dann auch schaffst irgendwann. Vielen Dank. Alles Gute, Lukas. Alles klar. Tschüss. Super, danke. Ciao. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, wir machen ein paar Sekunden Musik, dann kommt das Fernsehen dazu. Vorspann ist gleich fertig im Fernsehen und da sind wir auch schon. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio, sage ich jetzt auch den Fernsehzuschauern. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Unser Thema heute Nacht heißt Mein größter Wunsch. Und ich möchte sehr gerne mit euch über eure größten Wünsche sprechen. Was wünscht ihr euch am allermeisten auf der Welt? Das könnte zum Beispiel sein, gesund zu werden. Das könnte sein, aus den Schulden herauszukommen. Das könnte sein, eine verlorene Liebe vielleicht wiederzukriegen. Es könnte auch sein, eine sehr große und ungewöhnliche Karriere zu machen. Oder vielleicht wünscht ihr euch, dass euch jemand etwas vergibt, was ihr mal irgendwann angerichtet habt. Und ihr sagt, das ist das Wichtigste, wenn diese Person mir vergeben würde. Also es gibt tausende von Wünschen und ich würde gerne mit euch über eure größten Wünsche, über euren allergrößten Wunsch sprechen. So, wenn ihr das auch gerne wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und jetzt begrüße ich sehr herzlich Ilo, stimmt das? Ilo? Ja, guten Abend, Domian. Ja, Ilo, 62, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was wünschst du dir, Ilo? Ach, ich wünsche mir meine schönen Zähne zurück. Deine schönen Zähne ja. wünschst du dir zurück? Ja. Was ist denn passiert? Es ist passiert, dass ich seit Beginn des Klimakteriums mein Kiefer sehr stark zurückgebildet hat, rapide zurückgebildet hat. Also die Wechseljahre bei den Frauen fängt so Mitte 40, manchmal auch früher ja, schon ja. an. Ja. Mhm. Und das ist so massiv geschehen, dass ich sukzessive die meisten meiner Zähne verloren habe. Ach, das habe ich aber noch nie gehört. Dass in diesem Zusammenhang ein Kiefer bei den Frauen sich zurückbildet und die Kieferknochen. Der Kieferknochen, ja. Mhm. Und die Zähne rausfallen und die waren alle gut und in Schuss. Die Zähne waren in Ordnung. Waren gute, tolle ja. Zähne. Ja, schöne Zähne. Die schönen Zähne. Und und das sieht also so aus, dass man früher, wenn ich gesprochen habe oder gelacht habe, meine Zähne sehen konnte, mhm. wie bei den meisten Menschen. Mhm. Und heute ist davon eigentlich, man guckt dann einfach so in den Mund beim Sprechen, als wenn ich keine Zähne hätte. Und du hast doch keine im Moment? Oder ganz wenige? Ja, eben, ja, Prothese habe ich. Achso, die Prothese, die hast du dann doch anfertigen lassen. Und du ja, bist natürlich. Mit, ja, weiß ich ja nicht. Ja. Und die Prothese ist aber nicht so schön gelungen, wie deine Zähne eigentlich waren. Weil der Kiefer sich zurückgebildet hat. Aber hätte man denn die neuen Zähne nicht diesen Nein. neuen Kiefer angleichen können? Nein, das hat was mit dem Gewicht zu tun. Ich habe das dann auch gedacht, man könnte das so abfangen, ne? mhm. so abfedern. Mhm. Aber das geht nicht. Das hat mit dem Gewicht zu tun und mit dem Kaufverhalten und mit dem Gegendruck und so weiter und so fort. Sind die Zähne jetzt kleiner? Mhm. Oder? Nein. Dadurch, dass sich der Kieferknochen zurückbildet, dann gehen dann natürlich auch, mit der Kiefer hat ja normalerweise obendrauf so einen kleinen Huggel, ne? Ja. So, und der ist weg und der wird immer flacher. Ach, ich verstehe, die Zähne verschwinden quasi die so in deinem Mund. Ja. Ja. Das heißt, wenn, wie du gerade gesagt hast, wenn du lachst, sieht es fast aus, als hättest du keine Zähne. Und da kann man nicht irgendwie die neuen Zähne etwas größer oder länger machen? Oder? Nein, also an der Prothese nicht. Man müsste den Kiefer aufbauen. Ich habe mich da auch schon erkundigt in verschiedenen Kliniken und bei verschiedenen Ärzten. Ja, und Kiefer aufbauen klingt kompliziert und aufwendig und teuer wahrscheinlich auch. Ziemlich. Vor allen Dingen die Kasse, die trägt dazu nichts bei, ja. weil es nicht im Leistungskatalog ist. Ja. Das heißt, es muss Kieferknochenmaterial aus dem Beckenknochen entnommen werden. Das wird vermischt mit einem Spezialzement oder sowas. Und dann wird das unter die Zahnschleimhaut implantiert. Das dauert mit dem Einwachsen so etwa 3/4 Jahr. Dann kann man erst die Schrauben für eine Implantate Also eine Riesenarie wäre das. Ja, ja. Und die wachsen dann nochmal 3 bis 4 Monate fest, bis die festsitzen. Dann kann man eigentlich eine schöne, wunderschöne neue Prothese machen. Hast du das doch vor? Natürlich möchte ich das. Und wie gesagt, mich erkundigt, das kostet so 30.000 plus. Boah. Die habe ich nicht in der Portokasse. 30.000 Euro würde das kosten? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, so alles in allem. Man braucht ja für die Zwischenzeit auch man muss sich ja ernähren. Ja, ja, genau, ja, ja. Das ist eine sehr aufwendige Sache. Also ist das jetzt völlig undenkbar oder spielst du mit dem Gedanken, ja, wenn ich jetzt ein bisschen spare und ein bisschen warte noch, könnte ich mir diesen Traum erfüllen? Ja, ich bin da schon eine Weile dran. Es gibt da in manchen Unikliniken so Studien. Ja. Da kann man dann reinrutschen, dann ist es entschieden preiswerter. So, man ist so ein bisschen Versuchskaninchen, aber es ist billiger. Es ist entschieden preiswerter. Mhm. Ich meine, dass ich da nichts dazu beitragen kann, ist es klar. Aber 30.000, das ist für mich fast undenkbar. Ja, ein Vermögen ist das, ja. Mhm. Ja. Seit wann hast du denn jetzt diese fast nicht sichtbaren Zähne? Wie gesagt, das bildet sich sukzessive zurück. Ne? Ja, ja, klar. Seit wann sieht der Mund jetzt so aus, wie er jetzt aussieht? Oh Gott, ich denke 10, 12 Jahre. Doch schon lange. Ja. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn man immer stolz auf seine Zähne war und auch ein strahlendes Lachen hatte, dass man sich dann fast ein bisschen geniert zu lachen, wenn das nicht so in Ordnung ist. Ja, gut. Ich habe tagtäglich mit Leuten zu tun. Ne? Ja. Ich bin also nicht, ziemlich nicht zurück. Ja. So, und denen fällt das nicht so massiv auf. Aber du denkst wahrscheinlich, jedes Mal bei jedem Lachen denkst du daran. Aber ich bin neidisch auf Leute, die schöne Zähne haben. Ja. Unglaublich, das kann ich gar nicht beschreiben. Wenn ich Leute sehe mit schönen Zähnen, denke ich, meine Zähne sehe ich gerne in der Form oder ähnlich zurück. Was machst denn du? Bist du beruflich noch aktiv? Nein, aber ich habe viele Kontakte privater Natur. Ah, ja. Ja, Ilo. Dann müssen wir dir die Daumen drücken, dass du da in so ein Programm mit reinkommst. Ja, ich hoffe eigentlich. Dass sie dir wieder wunderschöne, so richtige Hollywood-Szene zaubern. Na, damit das muss nicht sein, aber ein bisschen natürlich. Damit du strahlend durch deinen Ort gehen kannst. Ich hoffe eigentlich, dass irgendjemand zuhört, der in irgendeiner Uniklinik, in so einer Zahnklinik ist, der mir sagen kann, wir machen im Moment so ein Programm, und würde mich freuen, wenn ein Kontakt hergestellt werden könnte. Mal gucken, ob sich jemand bei uns meldet per Mail. Dann würden wir das natürlich sofort an dich weiterreichen. Das wäre furchtbar nett. Also, dann wünsche ich dir bald ein großes, strahlendes Lachen wieder, Ilo. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ich bedanke mich. Tschüss, Ilo. Tschüss, Domian. Unser Thema heißt Mein größter Wunsch. Was ist euer größter Wunsch? Das kann was Materielles sein, aber... Na, bei den meisten Menschen ist es eigentlich etwas Nicht-Materielles. Es ist eine Liebe, es ist die Gesundheit, es ist eine Vergebung vielleicht sogar. Oder das ist dann so halbmateriell, vielleicht auch eine Karriere, ein Berufswunsch, den man schon lange mit sich herumträgt oder auch hart schon daran gearbeitet hat. Was ist es bei euch? Was ist euer größter Wunsch? Wenn ihr mir das erzählen wollt, meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Nora und Nora ist 24. Guten Morgen, Nora. Ja, hallo Domian. Hallo Nora. Jetzt bin ich gespannt, was du erzählst. Ja, also mein größter Wunsch ist ein Lebenstraum von mir, den ich mir sehr wahrscheinlich niemals erfüllen werden kann. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Sehr gespannt. Und zwar muss ich etwas weiter ausholen, damit man es versteht. Das muss ich Ihrem Kollegen schon erklären. Es gibt in Japan Konzerte zu Videospielen. Zu was? Was für Spielen? Videospielen. Videospielen. Konzerte zu Videospielen? Ja. Und zwar gibt es vor allem zu dieser Videospielreihe Final Fantasy Konzerte in klassischem Stil. Dass man da sitzt und wirklich ein Sinfonieorchester vor sich hat und denkt, man sitzt in einem Konzert von Mozart oder Beethoven. So richtig kann ich es mir nicht vorstellen. Also wie viele Leute sitzen da? Oder im Orchester? Nee, du sitzt da alleine, oder wie? Nein, das ist ein... diese Konzerte gibt es wirklich und die sind meistens ausverkauft. Es gab jetzt auf der Gamescom in Moment, das ist ein Konzert, ein klassisches Konzert. Genau. So. Mit der Musik von Videospielen. Ach, jetzt verstehe ich. Mit der Musik von Videospielen. Genau. Jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich kapiert. Und die schönsten Konzerte sind wirklich die mit der Musik von dieser Videospielreihe Final Fantasy. Ja. Die ich natürlich nicht kenne, aber es wird wahrscheinlich werden es viele Leute kennen. Es gibt sogar Opernstücke dazu, zu diesem Videospiel. Ja. Und es gibt oder gab ein Konzert, haben sie den Hauptwert auf eine gesangliche Begleitung gelegt. Ja. Das heißt, es war permanent ein Chor mit am Singen. Und wenn ich diese Musik höre, könnte ich heulen, weil mich diese Musik so berührt. Ja, das ist große Musik, wenn man Tränen in die Augen bekommt, aufgrund dessen, was man hört. Ja. So, und diese Konzerte gibt es nur in Japan? Nein, es gibt sie auch ganz vereinzelt in Deutschland. Wie gesagt, letztes Jahr in Köln auf der Gamescom gab es auch ein Konzert. Ja. Die sind dann bei weitem nicht so groß, bei weitem nicht so bombastisch, bei weitem nicht so schön. Ja. Aber mein Wunsch ist es nicht, nur in einem solchen Konzert zu sitzen. Mhm. Mein Wunsch wäre es, in einem solchen Konzert mitzusingen. Ach so. Oh, jetzt wird es natürlich ganz speziell. Ja. Bist du denn, kannst du singen oder bist du irgendwie musikalisch vorgebildet? Ich habe seit frühester Kindheit gesungen. Ich habe zwar keine Gesangsausbildung, singe aber sehr gut, habe in Chören gesungen, ach so, in Schulchören, in Gospelchören, Solostimmen gehabt. Das ist eine gute Voraussetzung. Ja. Also gesanglich würde ich das definitiv schaffen. Ist ja verrückt, was Leute sich wünschen. Was Leute für abgefahrene Wünsche haben. Am liebsten in Japan, wo Videomusik gespielt wird, bei einem großen Konzert mitzumachen, eben als, als Sängerin. Also das zu hören und mitzumachen. In einem wahrscheinlich großen festlichen Ambiente, in einem Konzertsaal irgendwo. Genau. In Osaka. So kann man sich vorstellen. Das ist ja voll. Hast du denn da mal ein bisschen Recherche betrieben, ob das vielleicht ein Hauch doch realistisch ist, das zu machen? Du hast gerade gesagt, dass du siehst keine realen Chancen, aber wer weiß. Ehrlich gesagt sehe ich da wirklich keine realen Chancen drin, weil ich müsste erstmal Japanisch lernen. Dann müsste ich nach Japan reisen. Dann müsste ich gucken, dass mich irgendein professioneller Chor da überhaupt in seinen Chor aufnimmt. Und dann müsste ich auch noch hoffen, dass ein solches Konzert stattfindet und dieser Chor dann auch noch dafür engagiert wird. Ja, es ist ja nicht unbedingt gesagt, dass die Japanisch singen. Wenn das Musik aus Videospielen ist, könnte es ja auch englische Titel sein. Oder? Sie singen auch nicht Japanisch. Das ist auch überhaupt kein Problem. Sie singen nicht Japanisch. Sie singen entweder Latein oder sie singen textlos. Ach so. Wie? Das geht ja auch. Man singt textlos? Wie geht das denn? Man singt einfach Melodien? Ja, im Prinzip schon. Ah ja. In diesem Fall halt besonders, weil nicht zu jedem Lied auch ein Text existiert. Zu vielen, aber nicht zu jedem. Und die Texte, die existieren, sind tatsächlich meistens Englisch oder Lateinisch. Bist du da jetzt, du kannst es besser einschätzen als ich, eine völlig abgedrehte Außenseiterin, die das toll findet? Oder glaubst du, dass es so da in dieser Community schon viele gibt, die sowas auch toll finden und auch zu solchen Konzerten dann hingehen? Die Konzerte auch in Deutschland wären nicht ausverkauft, wenn ich da eine komplette Außenseiterin wäre. Ah ja. Das sagt eigentlich schon alles. Das sagt alles. Ja, dann wundert es mich, dass man das nicht so auf der ganzen Welt aufzieht. Denn Spieler gibt es ja nun in Massen global, überall. Warum gibt es denn da so eine Szene in Japan, weißt du das? Ich denke mal, weil die ganzen Videospiele zum Großteil aus Japan kommen. Ah ja. Mhm. In Japan die Anzahl der Videospieler wesentlich höher ist. Mhm. Und auch einfach mehr Publikum dafür da ist. Also noch dazu kommen dann die Komponisten aus Japan, die Spieleentwickler aus Japan. Vielleicht haben die Leute nur noch nicht die richtige Idee, denn in Europa wäre das mit Sicherheit lukrativ. Mal ein Konzert in London, in Berlin, in Paris. Das gibt es auch, aber sehr selten halt. Also, da kann man hoffen, dass sich das vielleicht doch ein bisschen mehr entwickelt in Deutschland. Ja, das wäre schön. Und dann könntest du dich da vielleicht mal bewerben. Das würde ich sehr gerne tun. Nora, ich kriege ja gerade eine Information von meiner Regie. Mhm. Und da steht, der WDR, unser WDR, macht solche Konzerte. Und zwar mit riesigem Erfolg. Also mehr kann ich jetzt hier nicht lesen. Vielleicht können wir dich da auch noch mit Chor und Rundfunk steht hier. Also, ich weiß nicht, irgendwie ist hier was im Busch. Wahnsinn. Vielleicht können wir dich da nochmal informieren. Das Rundfunkorchester macht das hier. Das wäre Wahnsinn. Ja, also wir gehen mal ein bisschen in uns hier. Noch irgendwas tut sich hier. Vielleicht können wir dir sogar ein bisschen helfen da. Das wäre doch Wahnsinn, ne? Ja, das wäre wirklich Wahnsinn. Das wäre super. Also, wir bleiben in Kontakt, wir melden uns nochmal bei dir und informieren dich und wir besprechen das im Hintergrund. Liebe Nora, alles Gute. Hoffentlich klappt es. Tschüss. Tschüss. Das war die Nora. Und hier ist die Lisa. Und Lisa ist 72. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Also, so abgefahren wie der Wunsch meiner Vorgängerin ist meiner nicht. Das ist auch nicht schlimm, der war ja auch sehr ungewöhnlich, der Wunsch. Ja, aber man sieht, die Verwirklichung bleibt nicht aus. Nicht? Und so denke ich, habe ich auch eine Chance. Ich möchte gerne in eine Wohngemeinschaft integriert werden. Ich suche nach einer Wohngemeinschaft. Du wohnst im Moment schon? Nee. Ich wohne im Moment allein. Du wohnst alleine und möchtest in eine Wohngemeinschaft mit ausschließlich älteren Leuten? Oder nein, so? Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nein. Gemischt, Kinder, Tiere, alles Mögliche, was Leben bringt. Ah. Ich nehme nämlich noch ganz gerne am Leben teil. Ja, du bist ja erst 72. Ja, nicht erst. Ja. Ich habe nur einiges vor mir. Meine Vorfahren wurden alle über 90, und da habe ich ja noch was vor mir. Allerdings, habe ich noch satte 20 Jahre, wenn mindestens. Ja. Wie lange lebst du denn schon alleine, Lisa? Ich lebe schon ziemlich lange alleine. Immer sporadisch habe ich einen Lebensgefährten und dann muss er immer mal wieder in ein Sanatorium zur Behandlung. Mhm. Er hat ein psychisches Leiden. Achso, den Lebensgefährten gibt es aber im Moment auch immer noch. Es gibt ihn, ja. Aber mit dem würdest du nicht zusammenziehen können oder wollen? Das weiß ich nicht. Das steht noch aus, die Entscheidung. Das liegt ganz daran, wie die Behandlung anschlägt. Verstehe. Der wiederum könnte ja mit dir zusammen auch in eine WG gehen. Wenn er dazu in der Lage wäre, gerne. Achso, aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung. Ja. Wie ist denn bei dir dieser Wunsch entstanden, dass du, das ist ja eher ungewöhnlich für deine Generation, sage ich mal. Zu sagen, ich will in eine WG, wo junge Leute aussehen, wo Leben ist. Ja, ja. Wie kommt das? Ja, ich bin in einem Mühlengehöft groß geworden. Wo bist du groß geworden? In einem Mühlengehöft. In einem Mühlengehöft? Ja. Wie schön, wie romantisch. Da waren Tiere, da waren Menschen. Also es ging da hoch her. Ja. Und das vermisse ich jetzt, wo ich jetzt alleine bin. Für mich ist es tödlich. Also Mühlengehöft heißt das, da waren viele Menschen. Ja. Das war ein kleiner Bauernhof wahrscheinlich auch noch. Ja. Ne? Selbstversorger. Ja, klar. Ja. Mein Urgroßvater war auch Müller. Sehen Sie mal. Ja. Haben wir was gemeinsam? In Westpreußen, in der Nähe von Danzig. Ja. Ja. Ach, das ist schön. Der hatte auch eine Mühle, genau. Ja. Aber selbst auch da gelebt? Hast du auch da gelebt? Nein. Du das bist ist nicht ja da aufgewachsen? Nein, so alt bin ich noch nicht, dass ich da hätte aufwachsen können. Naja, also, es hätte ja sein können, du kommst da aus dem Osten irgendwie zugewandert. Nein. Ich habe das leider alles noch nie gesehen, noch nicht. Nur gehört davon. Nur davon gehört, aus der Familie. Es war traumhaft. Ja, das glaube ich. So, hast du denn dich jetzt schon so ein bisschen kundig gemacht? Aber die mir so ein bisschen liegen, ich habe noch so ein paar Aktivitäten, die ich auch gerne damit einbringen möchte. Wenn sich da zwei, drei junge Frauen noch dafür interessieren würden, würde ich gerne noch so eine kleine Manufaktur aufbauen wollen. Ach so, nämlich, was möchtest du machen? Ja, alles, was mit Handarbeiten und mit außergewöhnlichen Dingen zu tun hat. Dann wäre das ja auch gar nicht so dumm, wenn du diese WG oder wenn ihr diese WG im Ländlichen aufmachen würdet, irgendwo auf einem vielleicht alten ehemaligen Bauernhof oder in einem alten Bauernhaus. Ich habe einen, ja. Aber dazu würde es ja auch sich anbieten, wenn da junge Leute wieder die Initiative übernehmen würde. Und die habe ich nicht. Ach, du hast schon den Bauernhof? Ich habe den Bauernhof. Der gehört dir? Ja, den würde ich dann abschließen und würde meine 7 Sachen packen und ab. Wie und ab? Ich meine, du willst da bleiben und die anderen sollen auch hinkommen. Nee, ich würde da hingehen, wo diese Mondgemeinschaft schon sitzt. Ach so, ich dachte, du würdest die sich schon niedergelassen hat. Im Osten gibt es sehr viele auf alten Rittergütern. Verstehe, aber die könnten ja auch zu dir auf deinen Bauernhof kommen, die Leute. Könnten sie. Ja. Könnten sie, ja. Aber dafür muss ein junger Mann, eine junge Frau die Initiative übernehmen. Du hast recht. Das packe ich nicht mehr. Ja, ich nichts verstehe. Will ich auch nicht also, mehr. Also ich glaube, das ist auch schon sehr schwierig, wenn man dann im Alter von 72 sagt, ich will in eine WG, da so die genauen, das genau Richtige zu finden, glaube ich, ist schon schwierig. Ja. Wie viele Leute könnten, sollten es denn sein, mit denen du zusammen ja, wohnst? Ich verständige mich mit vielen. Also es können 5, 6, 7, 8 Leute sein. Aber mindestens. Mindestens. Mindestens. Gerne auch mit Kindern, das ja, ist richtig, natürlich. Was los ist in der Bude. Ja. Tiere, hast du gesagt. Ja, klar. Aber es dürfen auch vielleicht 1 oder 2 ältere Leute dabei sein? Aber natürlich. Ja. Aber ich würde keinen ausschließen. Aber nicht zu viele, ne? Doch, auch. Ja. Mir ist das völlig, der Aufbau des Ganzen. Das wird sich ergeben. Nicht? Ich glaube ja sowieso, dass wir in Zukunft ganz unterschiedliche und sehr bunte Lebensformen von ja. älteren Leuten haben. Ja, so ja nicht nur von älteren Leuten. Auch von anderen, ja, ja, ja. Ja, es trägt sich nicht mehr alleine. Genau. Die ganze Wirtschaft versagt, nicht? Ja. Und wir müssen uns zusammenschließen, dass wir wieder so etwas Ähnliches bekommen wie die alten Wohngemeinschaften ja. und Familienverbände. Außerdem ist es ja viel angenehmer, da ist immer ja. jemand da, wenn man was ja. ist und man krank ja. ist, da kann derjenige ja. helfen und der andere ja. und so weiter. Ja. Hast du mal ein Zipperlein, da bringt ja jemand was zu trinken. Genau, ganz genau. Das muss ich mir ja jetzt alles besorgen. Ich habe eine wahnsinnige Angst vor der Schweinegrippe. Und stell sich einer vor, ich liege hier alleine. Hast du dich denn nicht impfen lassen? Nee. Ich muss ja gestehen, ich habe mich... mir abgeraten. Ja, man wurde ja auch nicht schlau daraus. Ich habe mich, ja. hab mich auch nicht impfen lassen. Ja, nun hat es einen Haken, das Ganze. Na, erzähl. Ich habe null Orientierungssinn. Ich bin also sozusagen eine Oma für Selbstabholer. Wie null Orientierungssinn? Im Haus oder auf dem Garten? Wenn ich rausfahre und fahre in ein Gebiet, so. Wo ich mich nicht auskenne, komme ich nicht mehr wieder zurück. Das kann man ja irgendwie, Hauptsache du verirrst dich nicht in dem Haus oder auf dem Hof. Nein, das schaffe ich noch. Das schaffst du noch. Das schaffe ich also, noch gut. Also ich finde ja. das eine schöne Idee, Lisa. Und würde mich freuen, wenn du das hinbekämst. Das ist eine schöne Perspektive fürs Alter, sowas. Es ist bunt, es ist unterhaltsam, man langweilt sich nicht. Ja. Man kriegt auch immer neue Anregungen von den ganz jungen Leuten ja, ja, und ja. so weiter. Dazu, ich kann mich noch nicht zur Ruhe setzen. Ich schaff's nicht, ich bin noch zu aktiv. Ich habe noch gut. so viele Pläne, ich habe so viele Ideen. Sehr gut. Ich bin noch wahnsinnig neugierig. Ich höre es, ich höre es. Und das lässt sich einfach nicht niederknüppeln. Du sprudelst ja geradezu über. Ja, so liebe Lisa, ich wünsche dir, dass das klappt. Ich wünsche toi, toi, toi. Ich danke. Alles Liebe, tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Und, Mann, wir haben heute wieder Altersunterschiede. Da war gerade die Lisa 72 und jetzt kommt Laura, die ist 22. So ist es bei uns. Laura, grüß dich. Ja, hallo Domian. Laura, was ist denn dein größter Wunsch? Ja, oh Gott, total aufgeregt. Legen wir einfach los. Okay, ja, also mein größter Wunsch wäre es, meine leibliche Mutter kennenzulernen. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich bin 22, ich wurde mit 1,5 Jahren aus Bolivien adoptiert. Aus Bolivien? Ja, genau. Und ja, ich weiß halt leider nur sehr wenig über meine leibliche Familie. Was haben denn dir deine, ich nenne mal deine Adoptiveltern, nenne ich mal deine Eltern. Ja, also für mich sind es meine Eltern. Sind deine Eltern, genau. genau. Ja. Was haben die dir denn so erzählt? Wie war das damals? Wo haben die dich adoptiert? Wie war das? Ja, also ich weiß halt, dass ich mit wenigen Tagen in ein Kinderheim gegeben wurde von meiner leiblichen Mutter. Ja. Und dort halt 1,5 Jahre verbracht habe. Und damals, also meine Eltern, die können keine eigenen Kinder bekommen. Mhm. Und ja, also meine Mutter ist dann nach Bolivien gereist. Wie kamen die denn überhaupt auf die Idee, nach Bolivien zu gehen, um sich ein Kind zu adoptieren? Ja, also so genau weiß ich das jetzt auch gar nicht. Also sie hatten wohl irgendwie auch Kontakte zu jemandem, oder der das auch so ein bisschen von Deutschland aus organisiert. Und sie hatten einfach den Wunsch, ein eigenes Kind zu haben. Mhm. Und ja, es war ihnen eigentlich egal, aus welchem Land oder auch das Alter oder das Geschlecht oder so. Das hat für sie einfach keine Rolle gespielt, sondern sie haben sich einfach ein Kind gewünscht und sind dann halt durch irgendeinen Umstand hat sich das dann so ergeben. Ja. So, dann haben sie dich abgeholt. Da warst du 1,5 Jahre alt. Ja, genau. Und dann bist du froh und fröhlich hier in Deutschland aufgewachsen. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe es sehr gut getroffen mit meinen Eltern. Also die sind für mich einfach das Größte und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu denen. Haben deine Eltern dir das denn von, also sehr früh gesagt, dass du ein adoptiertes Kind bist? Wahrscheinlich sieht man es dir auch an, ne? Ja, genau. Also man sieht es mir schon an. Ich habe eine andere Hautfarbe Obwohl mein Vater Spanier ist und auch eine andere Hautfarbe. Ach so, okay, dann also kämst du ja doch so vielleicht. Durchgemischte Familie, ja. Aber man hat es ja früh gesagt. Ja, genau. Also ich bin damit aufgewachsen und meine Eltern haben auch immer viel Wert darauf gelegt, offen darüber zu sprechen. Mhm. Und ich hatte eigentlich auch nie so wirklich ein großes Problem damit und bin auch selber dann offen damit umgegangen und habe so im Großen und Ganzen auch nie negative Erfahrungen gemacht. Ja, aber jetzt bist du 22 oder schon seit einiger Zeit hast du den Wunsch, deine eigenen wirklichen Wurzeln irgendwie zu erkunden. Ja, genau. Also das fing dann an in der Pubertät. Natürlich, dann fragt man sich genauer, wo komme ich eigentlich her? Mhm. Und halt so typische Fragen. Irgendwie, also mich beschäftigt auch einfach die Frage so, sehe ich meiner leiblichen Mutter ähnlich? Ja, oder, und vor allen Dingen auch die Frage, was für ein Schicksal hatte deine leibliche Mutter, dass sie dich weggegeben hat? Genau. Was war da los, ne? Und wie waren die Verhältnisse? Und gibt es Geschwister vielleicht noch? Wahrscheinlich gibt es viele Geschwister, ne? Könnte man. Ja, also ich weiß halt so ein bisschen was von der Vorgeschichte. Also ich habe halt noch zwei Halbgeschwister, also eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Ja. Ich kenne halt auch die Namen. Ich kenne auch den Namen von meiner Mutter, also von meiner leiblichen. Ach so, wie hast du das denn rausgekriegt? Also das sind, es gibt Adoptionsunterlagen, da sind diese Sachen halt vermerkt. Und diese Halbgeschwister, sind die in Bolivien oder sind die in Deutschland? Also so viel ich weiß, sind die auch in Bolivien. Also, und woher weißt du, dass es da Halbgeschwister gibt? Das stand auch halt, wie gesagt, in diesen Unterlagen drin. Also wie gesagt, meine Eltern sind da sehr offen mit umgegangen. Mhm. Und ich weiß auch grob den Grund, warum meine Mutter mich damals weggegeben hat. Der war? Also sie war sehr schwer krank und hatte eben schon zwei Kinder. Und Bolivien ist ja ein sehr armes Land und die hatten halt auch sehr wenig Geld. Und sie hat und warum sagst du Halbgeschwister? Das wären doch sind doch vielleicht deine richtigen Geschwister. Ja, weil die, glaube ich, einen anderen Vater haben. Ach so, das kann man auch schon aus den Unterlagen eventuell so ein bisschen rausgucken. Also wie gesagt. So. Jetzt weißt du schon einiges. Du weißt auch das Dorf oder den Ort, woher deine Mutter kommt? Ja, also das, wie gesagt, und das Heim weiß ich auch. Und ich hatte mal den Versuch gestartet, über eine Organisation hier in Deutschland, die Kontakt zu diesem Heim hatte, da was Genaueres herauszufinden. Das hat sich aber leider so im Sande verlaufen. Irgendwie habe ich dann nichts mehr davon gehört. Und dann. Was sind deine Pläne? Ja, so genau weiß ich das selber nicht. Der Plan wäre ja wahrscheinlich, irgendwann mal die Koffer zu packen und nach Bolivien zu fahren. Ja, also ich war auch bis jetzt nie wieder in dem Land. Wäre natürlich auch ein großer Wunsch, überhaupt mal in das Land reisen zu können. Genau. Was halt auch finanziell irgendwie erstmal möglich gemacht werden müsste. Also das. Ja. Wie stellst du dir das vor? Nehmen wir mal an, das würde sich glücklicherweise so fügen, dass du tatsächlich deine Mutter oder deine Halbgeschwister treffen würdest. Ja. Wenn du dir das nur mal so in der Fantasie durchspielst, was kommen da für Gefühle hoch? Oh Gott, das kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben. Also, ich weiß nicht, also erstmal wäre ich wahrscheinlich überwältigt, überhaupt sie zu sehen. Mhm. Und dann würde ich ihr gerne sagen, dass es mir gut geht. Mhm. Mich auch bei ihr bedanken dafür, dass sie vorher so viele Gedanken gemacht hat, dass es mir später gut geht. Also, weil sie hätte ja auch einfach sagen können, es ist mir egal, was mit dem Kind passiert. Achso, das war schon sehr schön, sagst du, und sehr gut von ihr, dass sie dich in dieses Heim da gegeben hat. Ja. Und nicht einfach ausgesetzt hat vielleicht. Ja, genau, was auch vielen Kindern passiert ist. Das weiß ich halt auch aus Erzählungen von anderen Kindern. Mhm. Sind denn deine Eltern damit einverstanden, dass du da so forschst und. Ja, also die sind nach wie vor sehr offen und sagen auch, dass ich da jederzeit Fragen stellen kann, aber wie gesagt, sie können mir auch nicht wirklich weiterhelfen. Also du bist ja jetzt bist jetzt 22, das ist schon ein ganz gutes Alter. Ich vermute mal, wenn diese Sehnsucht da ist, die wird auch immer stärker werden. Ja, das merke ich halt auch selber. Ja, also das glaube ich auch. Lässt einen auch irgendwie nicht los und beschäftigt einen immer und. So, und dann finde ich, solltest du alles daran setzen, das auch zu verwirklichen. Man kann ja viel schon über Internet schon mal versuchen rauszukriegen und dann ist letztendlich irgendwann eine Reise angesagt. Ja, also dann musst du sparen, dass du dir die Reise finanzieren kannst. Ja, und klar, ich meine, wenn man das möchte, dann schafft man das ja, auch. Ja, natürlich, ja. Und kannst du denn, in Bolivien spricht man Spanisch, ne? Ja. Sprichst du ein bisschen Spanisch? Nee, gar nicht. So. Also ich habe jetzt angefangen es zu lernen. Ja, das musst du lernen. Und auch so ein bisschen mit dem Hintergrund klar. Mich dahin zu arbeiten, weil, wie gesagt, gesagt, also ohne die Sprache sprechen zu können, hat das ja auch wenig Sinn. Nein, selbst wenn du dann mal jemanden treffen solltest von deinen Verwandten, ist es ja schöner, wenn du dann auch mit in deren Sprache mit denen sprechen kannst. Ne? Ja klar, man möchte ja dann auch sich austauschen. Also, hast du eine große Aufgabe vor dir, Laura? Ja. Das musst du angehen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Erlebnis und das wird für dich und deine Biografie und dein Leben von großem Gewicht sein, wenn du dann jemanden triffst aus deiner leiblichen Familie. Ja, man hört ja auch immer wieder, dass es anderen auch so geht und die ja auch oft Erfolg haben und da irgendwie weiterkommen. Und das macht einem ja auch Mut, da irgendwie weiter dran zu bleiben. Also, dann wünsche ich wirklich viel Glück und wenn es vielleicht auch noch eine Weile dauert, aber bleib am Ball und irgendwann wirst du irgendwas schon schaffen, bin ich ganz sicher. Ja, okay, vielen Dank. Alles Gute, Laura. Ja, dir Tschüss. Auch. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heißt heute Nacht mein größter Wunsch. Und ich bin jetzt verbunden mit Ramona. Und Ramona ist 43. Guten Morgen, Ramona. Morgen. Hallo, Ramona. Was ist dein größter Wunsch? Ja, mein größter Wunsch ist, dass ich eines Tages mal schmerzfrei bin und nicht mehr von Morphin leben muss. Und ja, gleichzeitig wünsche ich mir eigentlich auch dann einen Partner, mit dem ich mal meine letzten Jahre noch genießen kann. Ja, das heißt, du bist schwer erkrankt. Ja, ich habe eine Knochenkrankheit und zwar ist das eine ganz seltene Krankheit. Die schimpft sich Knochennekrose und die greift alle beweglichen Gelenke an, sodass bei mir, Heißt angreifen, dass der Knochen zersetzt wird? Der zerfällt. Zerfällt. Hat keine Nahrung mehr und zerfällt dann innerlich. Und das sind eben fürchterliche Schmerzen beim, bis jetzt ist es in Füßen, in beiden Knien, beiden Hüften, beiden Schultergelenken, wo ich schon eine Seite Implantate drin habe, im Kniegelenk, Hüfte und Schulter. Mhm. Ja, und jetzt nächste Woche gehe ich zur nächsten OP, da kommt die andere Seite dran, Knie und eventuell die Hüfte auch. Ja, aber in den Füßen kann man mir eben noch gar nicht helfen, weil da direkt die Fußwurzel angegriffen ist. Ja. Ne? Sind ausschließlich Knochen in den Gelenken betroffen oder auch Ober- und Unterschenkel beispielsweise? Nee, diese Krankheit betrifft nur alle beweglichen Gelenke. Alle beweglichen Gelenke. Was auch bis in die Fingerspitzen und in die Zehenspitzen angreifen kann. Seit wann hast du diese Erkrankung, Ramona? Seit 2005. Seit 2005. Das heißt, früher warst du eine gesunde Frau? Ja, ich habe in der Altenpflege gearbeitet. Also einen anstrengenden Beruf gehabt? Ja, und vorher war ich habe Sport getrieben mein Leben lang alles. Das geht alles gar nicht mehr. Ich kann doch nicht erst einmal mehr große Spaziergänge machen, so wie Stadtbummel oder so. Also das muss ich ganz langsam laufen. Wie weißt du etwas darüber, wie diese Krankheit entstanden ist oder warum sie ausgebrochen ist? Nein, kann man mir gar nicht sagen. Man hat mich auf den Kopf gestellt. Ich war schon in einer Rheumaklinik, weil man dachte vielleicht, dass es Rheuma ist. Aber da haben sie auch nichts rausgefunden. Und ja, jetzt bin ich in Behandlung in der Uniklinik in Magdeburg. Ja. Und die haben auch alles probiert. Also es findet keiner raus, wo die Krankheit herkommt. Es ist eine ganz seltene Erkrankung, sagst du. Und man kann außer operieren nichts machen und Schmerzmittel geben. Nein. Es gibt keine therapeutischen Maßnahmen. Nein. Man kann diesen Knochenverfall nicht irgendwie stoppen und aufhalten. Nein, also man hat voriges Jahr haben sie probiert, mir im Knie mit so einer Rindermasse das auszuspritzen, dass sich eventuell neue Stammzellen bilden. Mhm. Aber das hat nicht funktioniert. Also so, dass wir dann doch ein neues Gelenk einsetzen mussten. Ne? Das heißt, für einen Laien, wenn man das so hört, was du erzählst, der Knochen zerfällt in einem lebenden Organismus, stelle ich mir wirklich wahnsinnig schmerzhaft vor. Ist es auch. Das heißt, du musst hochdosierte Schmerzmittel nehmen. Ich lebe von Morphin. Permanent? Ja. Ohne ging es gar nicht? Nee. Hast du denn trotz der starken Medikamente auch immer noch Schmerzen? Ja. Ja. Und diese starken Medikamente haben ja nun auch wieder Nebenwirkungen auf andere Organe, auf Leber, Nieren und so weiter. Aber ohne den Morphin geht es ja überhaupt nicht. Da könnte ich mich auch hier zu Hause nicht bewegen. Ich bin alleine. Ja. Und wie gesagt, große Spaziergänge sind eh nicht drin. Mhm. Also ich versuche schon immer so wenig wie möglich zu laufen, weil ja die Füße die ganze Gewichtsmasse natürlich, auch tragen. Natürlich. Ne? Ist das eine Erkrankung, an der man auch sterben kann? Oder ist es? Nein, eigentlich nicht. Das nicht. Es ist eine extrem schmerzhafte und schlimme Erkrankung. Aber die eigentlich nicht, nur die schmerzhafteste. Ne? Mhm. So, der große Wunsch deinerseits ist, irgendwann doch die Schmerzen zu verlieren. Ja, vor allem auch von dem Morphin wegzukommen, ne? Weil wie gesagt, in die Füße hoffe ich ja, dass irgendwann mal die Medizin so weit ist, dass sie vielleicht da auch was finden, wo man das stillt, Patienten stilllegen kann, dass man eben diese Schmerzen nicht mehr so hat. Ne? Das heißt, wenn rein theoretisch alle Gelenke operiert wären, man kann ja gar nicht alle Gelenke operieren. Ja. Körper, dagegen ist das ja Quatsch. Das ist ja, das ist ja jetzt, wie gesagt, die großen Gelenke, so wie Knie, Hüfte, Schulter, ist ja eine Seite jetzt schon komplett drin. Und nächsten Donnerstag muss ich wieder nach Magdeburg. Am Freitag ist die nächste OP angesagt. Da kommt entweder ein neues Knie und eine neue Hüfte oder bloß ein Knie. Das tun wir dann vor Ort entscheiden. Naja, und nächstes Jahr geht's dann weiter. Bloß an den Füßen können sie eben nichts operieren. Ne? Das heißt, seit 2005 ist das eine permanente Krankheitsgeschichte, mit der du beschäftigt bist. Ja. Ja. Du lebst alleine, sagst du? Ja. Schon lange? 4 Jahre. 4 Jahre. Das heißt, 2005, jetzt haben wir 2000... Naja, seit 2005 das, auch. Hat das miteinander was zu tun? Nein. Ich habe mich damals nur von meinem Mann getrennt, weil der mich sexuell genötigt hat. Und naja, und wir haben uns, also ich habe dann die Scheidung eingereicht und bin alleine gezogen. Wie lange warst du denn mit deinem Mann zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre. Sexuell genötigt? Ja, also er war sexuell süchtig, sagen wir mal so. Also er hat mir morgens schon diktiert, was ich abends zu tun habe oder was er mit mir anstellen will. Das ging von Fesseln bis Schläge und so weiter. Und das konnte ich dann nervlich gar nicht mehr ab. Also für mich ist das Thema Sex eigentlich jetzt ein Thema, was ich überhaupt nicht mehr ab kann. Ne? Verstehe. Und du auch wahrscheinlich auch aufgrund deiner Erkrankung und der Schmerzen gar kein Interesse daran hast. Und dann mit den Hintergrunderfahrungen... Und dann hast du dich von ihm gelöst und dann kam bald schon die Krankheit. Ja, da habe ich ja noch gearbeitet, ne? Und das fing an. Ich hatte bloß Schmerzen im rechten Fuß beim Laufen und dachte, ja, jetzt musst du mal zum Arzt gehen. Naja, und dort, da haben sie dann durchs MRT festgestellt, dass da eine Nekrose drin ist. Und das war ja schon so kurios, weil der Arzt sagte, diese Krankheit fängt normalerweise in der Hüfte an und bei mir hat es in den Füßen angefangen, ne? Und das hat sich dann, wie gesagt, von 2005 bis voriges Jahr, Dezember rum, hat sich das in alle Gelenke bis jetzt so reingeschlagen. Also nicht in alle, aber die jetzt betroffen sind. Ne? Ist dein Wunsch, den du jetzt gerade formuliert hast, ist das ein Wunsch, der wahrscheinlich nicht in Erfüllung geht? Oder gibt es irgendwie doch eine dünne Hoffnung? Hast du irgendwas gehört, dass man doch vielleicht irgendwas machen kann oder andere Mittel, dass du von den Schmerzmitteln zumindest runterkommst? Naja, also von den Schmerzmitteln, ich hoffe, dass wenn die anderen Implantate drin sind, so wie Knie, Hüfte und Schulter von der anderen Seite, dass dann, dass ich dann nicht mehr so viel Morphin nehmen muss, ne? Dass das Morphin runterdosiert werden kann und eventuell vielleicht ganz weg und ein anderes Schmerzmittel eingesetzt werden kann, ja? Also, bloß im Moment geht's ohne noch gar nicht, weil ja die anderen Gelenke auch noch kaputt sind. Also da ist noch eine ganze Menge, liegt da vor dir, aber es ist nicht ganz aussichtslos. Es kann, so wie du es gerade beschrieben hast, sich vielleicht dann doch noch relativ zum Guten entwickeln, so wie du es gerade formuliert. Ja, es kann sich lindern, sagen wir so. Weil dann am Ende ja nur noch die Füße extrem betroffen sind. Ne? Durchaus kommen jetzt noch andere Sachen wieder hinzu, dass die Nekrose weiter wandert in Ellenbogen oder in Handgelenke und so. Also das weiß man ja jetzt noch nicht. Wie ist das denn? Den Kopf bewegt man ja auch. Da ist nichts. Da ist nichts, Gott sei Dank. Ja. Es ist nur eben auch Arme, dass die kann ich nicht nach oben bewegen. Ich kann da nichts lange festhalten. Da, wo jetzt ein neues Gelenk schon drin ist, das ist alles okay. Ja. Aber bei dem anderen Arm, also das geht noch gar nicht. Ja. Ne? So, Ramona, dann wünschen wir dir für die bevorstehenden Operationen alles Gute und viel Glück, dass es genauso läuft, wie es laufen soll. Und dass du dann vielleicht in hoffentlich sehr absehbarer Zeit deinem Wunsch ein bisschen näher kommst oder vielleicht ihn sogar ganz erfüllt siehst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja, danke schön. Alles Gute, Ramona. Ja, danke. Tschüss. Und meine nächste Anruferin ist Christel und Christel ist 71. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Christel. Dein Wunsch. Ja, ich rufe an. Wegen meiner Pflegetochter. Und zwar habe ich 30 Jahre lang in einem Kinderheim gearbeitet. Und dann kam sie mit 5 Jahren zu uns. Sie war sexuell missbraucht worden von ihrem Stiefvater und hat mich gleich Mama genannt. obwohl alle Kinder sie immer auslachten und sagten, das ist doch gar nicht deine Mama. Aber sie hat sich dann nicht beirren lassen. Wie alt warst du da, als die Kleine kam? Das ist, na, wie alt war ich? So ungefähr. Ja, um die 50. Etwa. 50, ja, okay. 50. Ja, und dann ging ich in Rente und habe sie mit zu mir genommen. Also 9 Jahre war sie im Kinderheim. Und sie war im Kinderheim, wart ihr beide immer ein Team? Ja. Also du warst ihre Ansprechpartnerin. Ja, sie war mir auch ein bisschen sehr ans Herz gewachsen, weil sie niemanden hatte und eben schon viel erlebt hatte. Also viel mehr als alle anderen. Ja. Und als ich dann in Rente ging, da habe ich sie mit zu mir genommen und jetzt wohnt sie schon 10 Jahre bei mir. Jetzt ist sie ja auch schon eine stattliche junge Frau. Ja, ne? 24, ja. Aber lernbehindert. Also sie kann nicht lesen und schreiben und kann auch keinen Beruf erlernen und ist deswegen in einem Behindertenheim bis 2 Uhr mittags untergebracht. Ach so. Ja, sie kommt dann um 2 zu mir und geht dann in den Reitstall, weil sie da ein Pferd hat, was sie innig liebt. Es war schon mal so, dass wir ein Pferd angeschafft hatten, was sie 2 Jahre gehabt hat. Aber das Pferd war ständig krank und wir mussten immer den Tierarzt holen. Und das ging natürlich ins Geld. Und naja, auf jeden Fall möchte sie jetzt unbedingt dieses Pferd haben. Sie geht auch in diesem Monat noch mit ihm aufs Reitturnier. Und das kann ich ihr natürlich nicht ermöglichen, weil ich bin jetzt in Rente. Da ist ein besonderes Pferd, was sie gerne haben möchte. Ja, ja. Das ist da im Reitstall, das Pferd. Ja. Und das wäre ihr Traum, wenn das ihr eigenes Pferd würde. Ja. Wenn das nicht ihr eigenes Pferd würde, könnte sie denn weiter das Tier betreuen da in dem Stall? Oder also das? Ja, sie kann da schon auf dem Pferd reiten. Aber es wäre was Besonderes, wenn es ihr eigenes wäre. Ja. Ja. Was kostet denn das Pferd? Ja, ich denke, dass das, also das erste Pferd hat 5.000 D-Mark gekostet. Ja. Und ich denke, dass das jetzt ungefähr die Hälfte kostet. Ja, mittlerweile ist ja 1:1, wahrscheinlich kostet es 5.000 Euro mittlerweile. Man weiß es nicht. Ja, vielleicht auch, ja. Vielleicht. Je nachdem, was wieder. Das wäre dein größter Wunsch, wenn du das deinem Pflegekind erfüllen könntest. Ja, das wäre schon toll. Ja. Ja. Das ist eine rührende Geschichte. Da kommt die Kleine in das Kinderheim und sagt zu dir sofort Mama, wo du die Schwester da warst, oder die, wie nennt man das, Mitarbeiterin im Kinderheim. Ja, wir waren Erzieherin. Erzieherin, ja. Entschuldigung, Schwester, Erzieherin, ja. Genau. Und dann sagt die gleich Mami zu dir und dann ist da eine dicke Herzensverbindung entstanden. Also auch zu anderen Kindern wohl noch Kontakt, aber... Einer ist auch zurückgekommen von zu Hause, der es nicht mehr ausgehalten hat und wohnt jetzt hier in meiner Nähe. Ja. Ja. Du sagst gerade, wir haben nicht so viel Geld. Lebst du mit deinem Mann noch zusammen? Oder nein. Du lebst alleine? Ich lebe alleine mit meiner Pflegetochter. Machst du dir Gedanken darüber, wie das mal irgendwann später sein wird, wenn du mal nicht mehr bist? Ja, das ist so, dass ich auch noch eine Adoptivtochter habe und die ist jetzt nach Stuttgart gezogen und will sich da mit ihrem Freund selbstständig machen. Mhm. Die hätte wahnsinnig gern, wenn wir auch kommen würden. Und dann hat sie schon gesagt, wenn sie das Pferd bekommt, dann würde sie mitgehen. Ach so, sonst würde sie nicht gerne mitgehen. Nein. Tja. Und ich werde natürlich auch nicht weggehen, dann, wenn sie nicht will. Also das wäre für das Mädel ein ganz großer Herzenswunsch, dieses Pferd. Ja. Kannst du ihr das denn so klar machen, dass du das Geld nicht hast? Und also sie hat noch das Geld vom ersten Pferd, aber das wird nicht ausreichen. Das hat sie noch auf dem Sparkonto. Ach so, also ist gar nicht mehr so viel, was da drauf noch muss. Ja, und das kostet ja dann auch, wenn es da im Stall stehen muss. Genau. Das ist eine ganze Menge sogar, ne? Ja. Standkosten, ich habe keine Ahnung davon, aber ich habe Bekannte, die haben sowas, ich höre immer, dass das viel Geld kostet. Ja, Christel. Was machen wir denn da, Mensch? Ja, da kann man wohl nicht groß was machen. Nee, bekommt wahrscheinlich ein Fahrrad zu Weihnachten. Aber tröstlich ist ja zumindest, dass das Pferd dann nicht weg ist, das sie so liebt, sondern das Pferd ist ja noch weiter in dem Stall und sie kann es ja sehen. Ist natürlich für ein Kind oder ein auch es ist etwas lernbehindert, sagst du, wahrscheinlich auch eine ganz große Herzensgeschichte, die Verbindung zu dem, ja, zu dem Pferd. Ne? Mhm. Ja. Ja, ja. Ja, also vielleicht fügen sich die Dinge ja doch noch irgendwie. Es sind ja dann doch nur ein paar tausend Euro, sage ich mal, ja, die da fehlen, aber vielleicht ergibt sich ja irgendwas. Ja, vielleicht. Wir würden es uns alle wünschen. Jo. Schönen Gruß an deine Tochter, Christel, ja, und alles danke. Gute wünsche ich. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, Markus, 37. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Dunja. Hallo, Markus. Du klingst aber weit weg. Ich klinge weit weg, warte mal. Jetzt besser? So, ist viel besser, ja. Was ist dein größter Wunsch? Einmal nach 5 Jahren mal wieder Urlaub zu machen. Was machst du denn? Ich bin beruflich selbstständig und... Was machst du? Ich habe ein Transport- oder Speditionsunternehmen. Oh, da ist mal viel in Action. Und ja, genau, Familie und alles und möchte einfach mal, wenn es so eine Woche wäre, mal einfach mal aufspannen. Also 5 Jahre nonstop gearbeitet. Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Sogar auch an den Wochenenden? Ja, am Wochenende geht es noch, aber in der Regel fängt bei mir wieder die Woche am Sonntag, Mittag, Sonntag, Nachmittag wieder an. Speditionsunternehmen, heißt das, dass du selbst auch fährst und auf der Straße ja, bist? Ah, ja, ich fahre selber, ja. Wie viele Leute arbeiten bei dir? Ich bin nur Alleinunterhalter auf guter Straße. Achso, du bist Alleinunternehmer. Das heißt, du musst fahren und den ganzen Bürokram auch noch nebenher machen. Genau. Und was halt alles so ansteht, wenn man eine kleine Firma hat. Alles selber alles machen. Und ja gut, ich habe eine Frau, die mich so ein bisschen unterstützt. Die hat auf dem Büro mal gelernt. Und wo hast du die kennengelernt? Die habe ich beruflich kennengelernt. Beruflich kennengelernt? Ja, die war früher mal Chefsekretärin in einem größeren Unternehmen. Achso. Hält das denn eure... Kinder habt ihr auch? Ja, 3 Stück. 3 Kinder sogar. Hm. Hält das denn die Familie so aus, dass der Papa so 5 Jahre quasi keine Zeit hat? Ja, schwierig, ne? Sehr schwierig, ja. Also sie sagen oft mal, letztens sind wir mal am Flughafen gewesen, so sagt mein Jüngster zu mir, Papa, da möchte ich jetzt auch ganz gerne rein. Da habe ich noch zu ihm gesagt, ich sage, ich auch sofort. Ja. Sofort, Telefon an die Ecke, rein, weg, egal wohin. Wie lange arbeitest du denn immer so abends? Abends in der Regel bin ich nachts unterwegs. Ach, das auch, noch. Ja, also ja. Das ist ja ganz krass. Nachtschicht, Sonntagsarbeit. Genau, also schon 100 Stunden die Woche ist normal. Ist denn wenigstens so ein bisschen Ruhe, jetzt Weihnachten steht vor der Tür, so da 2-3 Tage oder? Ja, da sollte dann Ruhe sein, ja. Ja. Hat sich denn jetzt die ganze Rackerei und Schufterei auch gelohnt? Kommst du denn ganz gut so aus den Socken oder ist es hart? Ich kann davon leben. Ich sag mal, ich kann keine, kann vielleicht kein Luxusauto fahren, aber ich sag mal, ich kann davon leben. Ich habe vor 5 Jahren, 6 Jahren gebaut. Ja. Kann das alles unterhalten, habe eine kleine Halle damit bei und ein bisschen Hobby noch, aber das Hobby ist dann auch nur am Wochenende und da muss man auch dementsprechend dann eingrenzen. Ja. Weil meine Frau möchte auch, die geht dann nebenbei noch ein bisschen arbeiten. Wenn ich am Wochenende da bin, geht sie dann arbeiten. Das heißt, ich sehe sie vielleicht mal freitagsabends, samstags nachmittags und sonntags morgens. Hm. Und die Ehe ist noch absolut in Ordnung? Also, ja gut, es gibt immer schon mal Differenzen, wo man sagt, ja gut, würde vielleicht anders aussehen, aber man ist zurzeit auch froh, gerade in dieser Branche, dass man noch was zu tun hat. Verstehe, aber da muss man natürlich sehr aufpassen, nicht, dass hier hinterher irgendwann das ganze Privatleben zusammenkracht. Denn ein bisschen Zeit muss ja auch sein für deine Frau und vor allen Dingen auch für die Kinder. Ja, ja, aber wem sage ich das? Das weißt du wahrscheinlich auch selbst. Ja, da bin ich jetzt gerade bei, versuchen, dass ich jetzt endlich mal die Reißleine kriege und sage, komm, jetzt einfach mal weg und raus. Genau. Und vielleicht nächstes Jahr eine Woche nur. Du sagtest es gerade. Eine Woche mal irgendwo schön hinfliegen, wo es warm ist. Ja, keine ja. Autos, keine Staus, gar nichts. Sondern du mit deinen Liebsten und es euch richtig gut gehen lassen. Ja, wo du dieses Jahr sagtest, du bist im Nordkapping gewesen, habe ich noch gedacht, ich sage, da wäre ich so gerne mitgefahren. Einfach rein, weg, Handy an der Seite, nicht hören, nicht sehen, einfach nur irgendwo am See hinsetzen, Ruhe haben, nicht sehen. Aber vielleicht bist du ein fleißiger Mann, vielleicht hast du es dann auch bald geschafft, dass du die härteste Arbeitszeitphase hinter dir hast und du kannst dir das dann vielleicht so peu à peu auch dann leisten demnächst, oder? Ja, das Problem ist ja, ich habe ja versucht, schon mal eine Aushilfe zu kriegen, aber ich habe Annoncen in der Zeitung gehabt, so und so viele Bewerbungen, knapp 1000 Bewerbungen. Wahnsinn. Nichts Vernünftiges dabei. Wahnsinn. In unseren heutigen Zeiten, wo man denken sollte, die Leute stehen nur wartend auf so eine Chance, ne, für so eine Aushilfstätigkeit. Naja. Ja, aber... Markus, die Sendung ist gleich rum. Ich wünsche dir, dass dein Traum und dein Wunsch in Erfüllung geht. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, ciao.